الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، dies ist der 32. Dars, falls ich mich nicht irre, von den Fajr Durus von Jamal al-Ulum al-Hikam. Ja, der 32. Und wir sind gerade beim 6. Hadith von Na'man ibn Bashir radiallahu anhuma qal: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Also, von Nu'man ibn Bashir radiallahu anhuma, er sagte: Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen: Wahrlich, der Halal ist deutlich und der Haram ist deutlich, und zwischen ihnen sind zweifelhafte Sachen, welche viele der Menschen nicht kennen. Wer also das Zweifelhafte meidet, dann ist das besser für seinen Dien und seine Ehre. Und wer in das Zweifelhafte fällt, fällt im Haram. Wie der Hirte, der um den Schutzgebiet hirtet oder yani, sich aufhaltet und kurz davor steht, darin zu fallen. Wahrlich, jeder König hat einen Schutzgebiet. Wahrlich, das Schutzgebiet Allahs sind seine Verbote. Wahrlich, im Körper ist ein Klumpen. Wenn es ihm wohlergeht oder wenn er gut ist, ist der gesamte Körper gut. Und wenn er verdorben ist, ist der gesamte Körper verdorben. Wahrlich, es ist das Herz. Überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Und wir machen schon beim zweiten Teil von diesem Hadith weiter. Ibn Rajab rahimahullah sagt: Im Allgemeinen, hat Allah und seinen Gesandten keinen Halal gelassen, außer erklärt, und keinen Haram gelassen, außer deutlich oder erklärt. Jedoch, einiges davon war deutlicher in der Erklärung oder in der Ausführung als andere. So, von wessen oder der das, wovon die Ausführung oder die Erklärung deutlich und bekannt war und zwingend von der Religion bekannt war, darin gibt es keinen Zweifel oder blieb kein Zweifel. Und niemand wird entschuldigt, wenn er unwissend darüber ist, in einem Land, in dem der Islam ersichtlich ist, offensichtlich ist, yani, okay? Offensichtlich ersichtlich, yani ein Land, in dem der Islam herrscht. Vor allem nach einer Meinung von vielen Gelehrten, die sagen, dass Unwissenheit in Darul Kufr schützt, aber nicht in Darul Islam. Okay? Und was oder wessen Erklärung nicht in dieser Stufe war, so ist davon einiges, was unter die Träger der Scharia, also die Ulama und die Duat und vor allem die Ulama, vor allem bekannt wurde. Also das, was bekannt wurde und erklärt, yani die Erklärung davon offensichtlich ist, und zwingend von Islam not bekannt ist, so, das ist eine Sache, ja. Darüber gibt es keinen Zweifel. Und auf der anderen Seite, was darunter war, ja, so ist davon einiges, was unter die Träger der Scharia vor allem bekannt wurde. So haben sich die Gelehrten darauf geeignet, ja, und waren übereinstimmend über sein Erlauben oder sein Verbieten. Und das, diese eine Sorte kann, ja, geheim sein oder unbekannt sein bei einigen, die nicht von ihnen sind, also die nicht von der Träger der Scharia sind, also nicht von Gelehrten sind. Und einiges, die dritte Sorte, ist einiges, was nicht bekannt wurde unter der Träger der Scharia auch. Yani nicht nur unter der Allgemeinheit der Menschen, sondern auch unter die Träger der Scharia. So waren sie uneinig in seinen Erlauben oder Verbieten. Und dies aus Gründen. Okay? Und dies aus Gründen. Und das ist eine sehr wichtige Sache, damit wir verstehen, warum manchmal Gelehrte uneinig sind. Okay? Davon ist, dass der Wortlaut der Scharia, also der Beweis, Koran oder Sunnah, Hadith, ja, unbekannt war, dass der Beweis dafür unbekannt war, ja, vor allem was Hadith betrifft, weil der Koran wurde ja überliefert, okay, sondern die Erklärung vom Koran, ja, also dass der Wortlaut der Scharia für sie unbekannt oder ihnen nicht bekannt war, weil nur wenige der Menschen es überliefert haben. So hat es nicht alle Träger des Wissens, also alle Gelehrte, erreicht. Und von diesen Gründen ist auch, dass in dieser Sache, in dieser eine Sache, zwei unterschiedliche Wortlaute der Scharia überliefert werden. Eine sagt, dass es halal ist und andere sagt, dass es haram. So erreicht das oder erreicht eine Gruppe von den Gelehrten eine der Wortlaute und nicht der andere. So halten sie sich da daran an das oder halten sie sich an das, was sie erreicht hat. Oder beide Wortlaute können gleichzeitig sie erreichen oder denjenigen erreichen, der nicht über die, yani die aktuellen oder die geschichtlichen oder die historischen Ereignisse Bescheid weiß. So bleibt er stehen. Und urteilt nicht, weil er nicht weiß, welches der beiden Beweise auf den anderen aufhebt. Wir wissen ja, dass es in der Scharia Ahkam gibt, die einmal so waren und dann aufgehoben wurden. Ja, wie zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte verboten, dass man die Gräber besucht. Und dann hat er dieses Urteil aufgehoben. Er sagte, ich hatte euch verboten, die Gräber zu besuchen, so besucht sie. Okay? So können zwei unterschiedliche Wortlaute überliefert werden. Okay. Einerseits erreicht einer davon eine Gruppe und sie haltet sich daran und glaubt, es gibt nur diesen einen Beweis. Aber es gibt da auch einen anderen Beweis und so kommt es zur Uneinigkeit. Okay. Weil er ja nicht weiß, dass es einen anderen Beweis gibt, der den anderen aufgehoben hat oder umgekehrt. Ja. Oder beide Wortlaute erreichen ihn und er weiß nicht, welcher davon den anderen aufhebt und somit urteilt er nicht. Okay? Und von diesen Sachen sind auch Sachen, worüber es keinen eindeutigen Wortlaut gibt. Sondern sind genommen von den Allgemeinen oder die Erklärung oder von den Vergleich, also Al-Qiyas. Yani dieser Urteil wird dann aus des entnommen. Yani entweder wird das aus einem allgemeinen Beweis genommen, ja, so wie Urteil über Zigaretten zum Beispiel, ja, oder es wird aus einem Verständnis eines Beweises entnommen, oder es wird mit einem anderen Beweis verglichen. Okay, Al-Qiyas. So unterscheiden sich die Verstände der Gelehrte in dies, vor allem in dieser Art, sehr oft. Okay, weil der eine versteht das so und der andere versteht das anders. Und es gibt auch Sachen, worüber es einen Befehl oder ein Verbot gibt. Und dann sind sich die Gelehrten uneinig. Heißt dieser Befehl jetzt die Verpflichtung oder die Empfehlung? Ja? Oder heißt der Verbot jetzt Haram oder Tansih yani Makruh yani? Okay? Und die Gründe oder die Ursachen für die Uneinigkeit unter die Gelehrten ist mehr als das, was sie erwähnt haben, sagt Ibn Rajab rahimahullah. Wa ma hadha, und trotzdem, so muss es in der Umma einen Alim, einen Gelehrten geben, der die Wahrheit trifft und entspricht. So ist er dann der Alim über diesen Hukum. Okay? Und trotzdem muss es in der Umma, so wortwörtlich übersetzt heißt es, muss es in der Umma einen Wissenden geben, der die Wahrheit entspricht oder trifft. So ist er dann der Gelehrte oder der Wissende über diesen Hukum. Und die anderen sind, ist das dann für sie, die haben sich dann geirrt und sind keine Wissende darüber, weil diese Umma einigt sich niemals auf eine Fehlleitung. Okay? Und die Leute von ihr, von der Falschheit, können niemals über die Leute von ihrer Wahrheit siegen oder Oberhand bekommen. Und hier ist eine kleine Sache, die ich nebenbei erwähnen möchte. Und zwar, was wir oft hören, du bist kein Gelehrter, du darfst nicht urteilen. Und das ist Wallahi von den größten Fehlleitungen, die es überhaupt gibt. Weil das Wort Gelehrter in der Scharia, und darüber sprachen viele Gelehrten ja über dieses Thema, ja, davon glaube ich, Sheikh Al-Islam Taymiyyah, das Wort Gelehrter heißt Alim in der arabischen Sprache. Und Alim heißt, über etwas Bescheid zu wissen. So, wenn du einen Urteil über etwas, über eine bestimmte Sache, den Urteil kennst, so bist du wissender darüber und bist auch verpflichtet darüber zu urteilen. Okay? Wenn du wissend darüber bist, dann bist du ein Alim darüber. Und dann bist du auch verpflichtet und bist auch bevollmächtigt oder imstande darüber zu urteilen. Und das müssen die Leute verstehen. Das müssen die Leute verstehen. Weil warum darf nur ein Alim urteilen? Ja? Ist der Koran nicht eins? Ist die Sunna nicht eins? Wenn du über diese eine Sache, über diese eine Situation, den Urteil Allahs kennst, warum solltest du nicht urteilen? Wenn du nicht urteilst, dann bist du von denjenigen, die die Wahrheit verschweigen. Und Allah Azzawajal hat, oder besser gesagt, Allah Azzawajal hat den Versprechen von den Leuten des Wissens, egal welches Wissen, auch wenn es nur über eine Sache ist, hat von ihnen ein Versprechen genommen, dass sie die Wahrheit verkünden und nicht verschweigen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in den Hadith, Allahu alam, ich bin mir sogar fast sicher, dass Abu Huraira radiallahu anhu überlieferte, dass wer einen Wissen verschweigt, den tut Allah azzawajal wie heißt das nochmal, dieser Seil, mit dem man den Tier, mit einem Seil aus Feuer, tut er ihm umbinden um seinen Hals. Ja? Lijam, okay? So, ja, wenn ich jetzt diesen Urteil verschweige, stehe ich unter dieser Strafe. Okay? Und die zweite Frage, die ich Sie frage, ist ein Alim masum? Kann ein Alim sich nicht irren? Ein Alim irrt sich. Und es gibt genug Beweise, dass die Ulama sich in vielen Sachen geirrt haben. Ja? Und falsch geurteilt haben. Angefangen von den Sahaba bis die anderen Gelehrten. Ja? Und das ist ja eine bekannte Sache, dass von jedem, wie Imam Malik rahimahullah gesagt hat, von jedem wird was genommen oder abgelehnt, außer der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. So, wenn ein Alim sich irren kann, warum darf nur er urteilen? Derjenige, der urteilt, ist Allah und sein Gesandter. Und wenn Allah und sein Gesandter was geurteilt haben und ich habe Wissen darüber, dann muss ich auch darüber urteilen. Okay, und ein anderer Beweis ist auch, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Urteiler oder der Richter, darunter fällt ja natürlich auch der Gelehrte, wenn er sich bemüht, und richtig liegt, bekommt er zwei Belohnungen. Und wenn er sich irrt, wenn er sich bemüht und irrt, bekommt er einen Lohn. Hadith überliefert Allahu alam von Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma bei al-Bukhari, Wallahu ta'ala alam. Es ist ja auf jeden Fall bei al-Bukhari. Okay. Auf jeden Fall, yani wenn dieser Gelehrte sich irren kann, so hat jeder und ist jeder, der ein Wissen über eine bestimmte Sache hat, auch dazu verpflichtet, dieses Wissen anzuwenden und auch über diese eine Sache zu urteilen. Und das ist eine klare Sache. Wallahu ta'ala alam. So, das ist eine Sache, wo die Leute heute kommen und sagen, nein, du darfst nicht urteilen, du bist kein Gelehrter. Und das ist Wallahi von den größten Bidda, die es überhaupt gegeben hat. Okay? Wenn du über eine Sache Bescheid weißt, bist du verpflichtet darüber auch zu urteilen. Du kannst nicht sagen, ich mache, oder vor allem, was wir heute hören, du darfst kein Takfir machen, auf einen offensichtlichen Kafir, weil du ja nicht über seinen, ja, nee, weil du kein Gelehrter bist. Okay, wenn du kein Gelehrter bist, warum erklärst du dann die Juden und die Christen zu Kuffar? Ja? Nein, das ist eine andere Sache. Nein, das ist die gleiche Sache. Wenn du die Juden und die Christen zu Kuffar erklären kannst, kannst du auch, die Tawarit der Herrschaft auch zu Kuffar erklären. Da gibt es keinen Unterschied. Da kommen sie und sagen sie, ja, aber über die Juden und Christen mache ich einen allgemeinen Takfir. Ihr macht aber Takfir über bestimmte Personen, die ihr als Tawhid bezeichnet. Dann sage ich, nein, den Karsten und den Thomas, wenn du sie siehst auf der Straße, urteilst du auch über sie, dass sie Kuffar sind. Da ist auch eine bestimmte Person. Ja? So, wo ist der Unterschied? So, wo ist der Unterschied? Und hier nebenbei möchte ich eine Sache sagen, die jeder sich, ja, inshallah, auswendig lernen sollte sogar. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, sagt, Inna ha'ula'i al-tawaghit, alladhina ya'taqidu an-nasu fihim wujub al-ta'ati min dunillah, kulluhum kuffarun murtadduna 'ani al-islam. Kayfa la? Wa hum yuhilluna ma harrama Allah, wa yuharrimuna ma ahalla Allah. ويسعون في الأرض فسادا بقولهم وفعلهم وتأييدهم ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا لا ينقلهم إلى الكفر فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق أنه فاسق ولو gesagt, es ging mir gerade zu, verzeiht mir. فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sagt, und da soll sich jeder hören, der sich zu Salaf und Salafismus und so weiter, was weiß ich, alles für Namen bezieht. Ja? Diese Tawarit, über die die Menschen glauben, dass sie ihnen gehorchen müssen, statt Allah Azza wa Jal, allesamt sind Kuffar, Murtadin von dem Islam, Abtrünnige von dem Islam. Wie nicht, wo sie das erlauben, was Allah verboten hat, und das verbieten, was Allah erlaubt hat, und in der Erde nach Unheil streben, durch ihre Aussage, Tat und ihre Unterstützung. Und wer von für yani sie verteidigt, yani für sie diskutiert oder denjenigen kritisiert, der sie zu Kuffar erklärt oder behauptet, dass ihre Tat diese, wenn sie auch falsch wäre, sie niemals in den Kuffar überbringt, ja, dann ist die mindeste Zustand dieser Diskutierer, dass er ein Fasiq ist. Das heißt, dass er ein Frevler ist, weil die Dien des Islams kann nicht richtig sein, außer durch, oder kann nicht gut stehen, yani, außer durch die Lossagung von diese und der Takfir gegen sie. Okay? Da soll sich jeder das auswendig lernen und soll jeder sich das bemerken. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Okay. So versteht inshallah azzawajal, dass das eine Verpflichtung ist. Ja? Dass das eine Verpflichtung ist in der Religion des Islams. Okay? Und Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sagt auch in einer anderen Stelle, Aslu din al-Islami wa qa'idatuhu amran. Der Grundsatz des Islams und sein Fundament sind zwei Sachen. Der Fundament des Islams und sein Grundsatz sind zwei Sachen. Erstens einmal, okay, Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sagt, Aslu din al-Islam wa qa'idatuhu amran. Al-Awwal, الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه والثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله عز وجل والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. Das heißt, der Grundsatz, er sagt, rahimahullah, das Fundament des Din, des Islams und sein Grundsatz sind zwei Sachen. Die erste ist, der Befehl, Allah Azza wa Jal alleine ohne Partner die Ibadah zu gebühren und das Motivieren oder das Befehlen dazu, ja, oder das Motivieren dazu, die Mu'ala, die Loyalität dafür und der Takfir gegen derjenige, der das gelassen hat. Das erste ist der Befehl, Allah Azza wa Jal alleine ohne Partner die Ibadah zu gebühren, das Motivieren dazu. Die Loyalität darin und der Takfir von denjenigen, der das lässt, also der die Ibadah für Allah alleine nicht gebührt. Okay? Er sagt, das ist ein Grundsatz des Islams. Und die zweite Sache ist, das Warnen vor dem Schirk in der Ibadah zu Allah und das Hartsein darin und das Anfeinden dafür und der Takfir von denjenigen, der das tut, also der den Schirk tut. Okay. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Er sagt, so gibt es kein Urteil oder gibt es die Wahrheit, kann nicht gelassen werden. Es gibt keine Wahrheit, die niemals angewendet wird in alle Länder und alle Zeiten. Deshalb sagte der Prophet sallallahu, oder sagte sallallahu alaihi wasallam über das Zweifelhafte, es kennen viele der Menschen nicht. So hat das darauf hingewiesen, dass es Menschen gibt, die das kennen, so die Wissen über das Zweifelhafte haben. Er sagte nicht, es kennen nicht alle Menschen, sondern er sagte, es kennen viele der Menschen. Das heißt, es gibt Menschen, die darüber Wissen haben. Sie sind nur zweifelhaft für denjenigen, der sie nicht kennt. Und nicht zweifelhaft gleichzeitig für denjenigen natürlich, der das kennt. Okay? So ist das der Grund, das erfordert, dass manches zweifelhaft wird bei vielen der Gelehrten oder Wissenden. Okay? Und das Zweifeln oder das Zweifelhafte kann fallen zwischen Halal und Haram für die Gelehrten und andere von einem anderen Aspekt. Nämlich, dass es von den Sachen gibt, dass es Sachen gibt, worüber man den Grund für sein worüber der Grund für dessen Erlauben oder für dessen Erlauben der für dessen Erlauben Allah alleine, ja? Wartet kurz, entschuldige. Okay, es gibt Sachen, worüber der Grund für dessen Erlauben, dass das gewissenhafte Besitz oder der gewissenhafte Besitz, yani mit gewissenhaft, mit yani ganz gewiss, der Besitz ist der Grund für dessen Erlauben. Und für den ist bekannt, dass der Grund für seinen Verbot ist, dass es bestätigt oder yani bewiesen wird, dass jemand anderer den Besitz darüber hat. So bei dem ersten, dass derjenige, yani, worüber man weiß, wer Der Grund für dessen Erlauben, dass man weiß, wer das besitzt, kann nicht, dessen Erlauben kann nicht beseitigt werden oder weggehen, außer durch eine Vergewisserung oder durch einen Beweis, dass dieser Besitz von ihm weggegangen ist, dass er nicht mehr der Besitzer ist. Okay? Außer vielleicht in manchen der Ehrensachen, wie zum Beispiel jemand der manche Gelehrten, die die Scheidung als gültig gelten, wenn daran gezweifelt wird. Okay? Oder wenn es ja nicht der das die Annahme überwiegt, dass es gefallen ist, wie bei Ishaq ibn Rahawi und andere. Okay? Ja, Imam Malik urteilt mit der Scheidung, wenn nur der Zweifel besteht, dass die Scheidung ausgesprochen wurde. Okay? Und andere urteilen, wie Ishaq urteilt mit der Scheidung, wenn die Annahme überwiegt, dass die Scheidung gefallen ist. Okay? Also nicht mit gewissenhaften Sachen, mit ganz Gewissen, mit ohne Zweifel, sondern wenn der Zweifel schon besteht, urteilen manche Gelehrten in manchen Sachen. Aber allgemein muss immer, wenn der Zweifel besteht, geht der Urteil des Erlaubens meist allgemein nicht weg, außer bei Kleinigkeiten. Okay? Und die zweite Sache ist der Grund für dessen Erlauben, wenn jemand anderer, ja, der Grund für dessen Verbot ist, wenn jemand anderer, wenn es bewiesen wird, dass da jemand anderer diesen Besitz hat. Okay? Und dieser Verbot kann nicht weggehen, außer wenn es bewiesen wird, ja, dass der Besitz von der genannten Person weggegangen ist. Okay? Was aber den betrifft, worüber man nicht weiß, wer dessen Besitzer ist, wie das, was zum Beispiel der Mensch in seinem Haus findet und er weiß nicht, ist das für ihn oder für jemand anderen, dann ist das zweifelhaft. Und es wird ihm nicht verboten, es zu nehmen, ja, es zu sich zu nehmen oder zu anzuwenden, weil das Äußerliche, was man sieht, ist das, was in seinem Haus ist. Ist auch sein Besitz, weil er die Oberhand über sein Haus hat. Okay? Natürlich ist es besser, wenn man das meidet. Okay? Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt: Ich gehe zu meiner Familie und finde die Dattel fallend auf meinem Bett. So hebe ich sie, um sie zu essen, und dann fürchte ich, dass sie von der Sadaqa, ja, von der Spende ist, dann lasse ich sie wieder fallen. Überliefert in Al-Bukhari und an Muslim. Ja, es ist besser, wenn man das dann lässt. Ja, nee, das ist ein Zeichen von Iman und Taqwa und Gottesfurcht. Okay? So, wenn es etwas gibt, was von dem Verbotenen ist und man zweifelt daran, ob es von ihm ist oder nicht, dann ist die Shubha, der Zweifel, noch härter und noch stärker. Und den Hadith von Amr ibn Shu'aib, von seinem Vater, von seinem Großvater, ist, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, oder dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja, eines Nachts, aufgewacht ist, und er sagte zu einer seiner Frauen, dann sagte zu einer seiner Frauen zu ihm: O Gesandte Allahs, du bist diese Nacht unruhig gewesen, ja, du bist aufgestanden. Er sagte: Ich hatte eine Dattel unter meiner Seite, ja, gefunden und habe sie gegessen. Und es war bei uns, oder es gab bei uns zu Hause, Datteln von den Datteln der Spende. So hatte ich Angst, dass diese Dattel davon ist. Okay? So, der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte nicht schlafen, weil er eine Dattel gegessen hat und er wusste nicht, ob das. Und hatte ja den Verdacht oder hatte Angst, besser gesagt, dass diese Dattel von den Datteln der Spende ist. Subhanallah. Yani, Schatz, wie weit die Gottesfurcht bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und bei seinen Gefährten war und wie leichtsinnig wir manche Sachen nehmen. Allahumma musta'an. Taib. Wir hören inshallah hier auf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.